Der Zauberberg von Thomas Mann. Zweiter Teil. Bearbeitung Valerie Stegele. Komposition Michael Riesler. Regie Ulrich Lampen. Natürlich ein Frauenzimmer. Durch beide Eingänge strömten die Gäste am Mittag in den Speisesaal. Bald saßen sie alle an den 7 Tischen, als seien sie nie davon aufgestanden. Auch Hans Castorps Tisch war komplett. Wieder kam der junge Mann mit dem Schnurrbart, Dr. Leo Blumenkohl aus Odessa, herein, senkte einmal zum Gruße das Kinn auf die Brust und setzte sich mit sorgenvoll verschlossener Miene. Wieder war die hellblonde, magere an ihrem Platze und löffelte Joghurt. Neben ihr saß diesmal eine kleine, muntere, alte Dame, ihre Großtante, die in russischer Zunge auf den stillen jungen Mann einredete. An ihrer anderen Seite war ein weiteres junges Mädchen platziert, hübsch, von blühender Gesichtsfarbe und hoher Brust, mit kastanienbraunem Haar und runden, braunen Augen. Sie lachte viel und stopfte dabei ihr Taschentüchlein in den Mund, um ihr Kichern zu ersticken. Sie hieß Marussia und sprach nur Russisch. Beiläufig bemerkte Hans Castorp, dass Joachim mit strengem Ausdruck die Augen niederschlug, wenn sie lachte und sprach. Sie kichert ja ein bisschen viel. Aber warum er gleich so streng? Fräulein Engelhardt, die ihren Platz neben Hans Castorp hatte, war, wie sich herausstellte, keine Nähterin, sondern Lehrerin an einer höheren Töchterschule. Und die Engländerin, die wieder dieselben Briefe las, die sie schon am Morgen gelesen hatte, hieß Miss Robinson und schien kein Wort Deutsch zu verstehen. Da sind deine Zimmernachbarn. Ah, die. Das Paar ging dicht an Hans Castorp vorbei zu dem letzten Tisch rechts, dem schlechten Russentisch also. Der Mann, schmächtig gebaut mit grauen, hohlen Wangen, die Frau, klein und zierlich. Was für eine unsaubere Boa aus Vogelfedern sie um den Hals trägt. Trippelt auf hochgestöckelten Stiefelchen neben ihm her. Hans Castorp betrachtete die beiden mit einer Rücksichtslosigkeit, die er selbst als brutal empfand. Doch war es eben das Brutale daran, das ihm plötzlich ein gewisses Vergnügen verursachte. Der Alte sitzt wieder nicht an unserem Tisch. Der Tournee nach müsste er heute hier sitzen. Aber natürlich schaut er lieber der dicken Salomon ins Dekolleté, wo er doch bei jeder Untersuchung beliebig viel von ihr sehen kann. Nein, wie Sie so etwas sagen. Gestern Abend ist übrigens in der oberen Liegehalle das Licht gelöscht worden, zu mehr als durchsichtigen Zwecken. Der Alte hat gewettert, dass man es in der ganzen Anstalt hören konnte. Den Schuldigen hat er natürlich wieder einmal nicht gefunden. Dabei weiß jeder, dass es dieser Hauptmann Miklosic aus Bukarest war. Dem kann es in Damengesellschaft überhaupt nie dunkel genug sein. Ein ungebildeter Mensch. Vorigen Dienstag ist er erst morgens um 4 aus dem Zimmer der Wurmbrand gekommen. Eine Pflegerin, die ihn gesehen hat, ist vor Scham fast in den Boden versunken. Zwei Zwischenfälle ereigneten sich während der Mahlzeit. Erstens fiel wieder die Glastür zu. Es war beim Fisch. Wieder diese Rücksichtslosigkeit. Diesmal muss ich unbedingt sehen, wer das ist. Es war eine Dame, die da durch den Saal ging. Ein junges Mädchen wohl eher, nur mittelgroß, in weißem Sweater, mit rötlich-blondem Haar, das sie in Zöpfen um den Kopf gelegt trug. Natürlich ein Frauenzimmer. Das ist Madame Chauchat. Eine entzückende Frau, sie ist so lässig. Sie ging eigentümlich schleichend und etwas vorgeschobenen Kopfes zum guten Russentisch, wobei sie eine Hand in der Tasche der anliegenden Wolljacke hielt, die andere das Haar stützend und ordnend zum Hinterkopf führte. Hans Castorp blickte auf diese Hand. Sie war nicht sonderlich damenhaft gepflegt, hatte etwas Primitives und Kindliches. Eine Schulmädchenhand. Mit einem Kopfnicken begrüßte die Nachzüglerin ihre Tischgesellschaft. Und als sie sich setzte, bemerkte Hans Castorp flüchtig, dass sie breite Backenknochen und schmale Augen hatte. Eine vage Erinnerung berührte ihn leicht und vorübergehend. Aber an was? Und an wen? Ist die Dame Französin? Nein, Russin. Vielleicht ist der Mann Franzose oder französischer Abkunft, das weiß ich nicht sicher. Ist es der dort, mit den vorhängenden Schultern? Nein, er ist nicht hier. Er ist noch nie hier gewesen. Sie sollte die Tür ordentlich zumachen. Immer lässt sie sie zufallen. Das ist doch eine Unmanier. Da die Lehrerin den Verweis demütig lächelnd einsteckte, als sei sie selber die Schuldige, So war nicht weiter die Rede von Madame Chauchat. Das zweite Vorkommnis bestand darin, dass Dr. Blumenkohl plötzlich den Saal verließ, nachdem sich vorher der leise angewiderte Ausdruck seines Gesichtes noch verstärkt hatte. Ich sage Ihnen, der pfeift bald aus dem letzten Loch. Schon wieder muss er sich mit dem blauen Heinrich besprechen. Sie brachte die fratzenhafte Bezeichnung der blaue Heinrich ganz ohne Überwindung mit störrisch unwissender Miene über die Lippen. Und Hans Castorp empfand ein Gemisch von Schrecken und Lachreiz, als sie es sagte. Vermutlich aus gemeiner Genugtuung darüber, dass sie weniger krank ist als er. Übrigens kehrte Dr. Blumenkohl nach wenigen Minuten in der gleichen bescheidenen Haltung zurück, in der er hinausgegangen war, und fuhr fort zu essen. Dann war das Mittagessen beendet. Und Hans Castorp, schwer atmend und ohne recht zu wissen, wie er heraufgekommen war, lag auf dem vorzüglichen Stuhl in seiner Balkonloge. Wirklich äußerst bequem. Denn nach dem Essen war Liegekur bis zum Tee, sogar die wichtigste des Tages und streng einzuhalten. Er lag und dämmerte mit pochendem Herzen, indem er Luft durch den Mund holte. Als er sein Taschentuch benutzte, fand er es von Blut gerötet. Ungewöhnlich. Aber ich habe jetzt nicht die Kraft, mir Gedanken darüber zu machen. Schwindelig, beklommen und träumerisch bedachte er, wie sehr sonderbar es ihm hier oben ergehe, während aus der vollbesetzten Liegehalle Gespräch und Gekicher zu ihm heraufdrang. Herr Albin. Herr Albin, ich flehe Sie an. Legen Sie den Revolver fort. Es geschieht noch ein Unglück damit. Ja, um Gottes Willen, schonen Sie unsere Nerven und bringen Sie uns das entsetzliche Mordding aus den Augen. Die Damen werden mir doch wohl erlauben, etwas mit meinem Revolver zu spielen. Sehen Sie, wie klein und blank er ist. Aber wenn ich hier drücke, so beißt er zu. Nein! Er ist natürlich scharf geladen. 6 Patronen. Übrigens, halte ich mir das Ding nicht zum Spaß. Durchaus nicht zum Spaß. Wozu denn? Wozu, Herr Albin? Entsetzlich! Ich sehe, Sie fangen an zu begreifen. In der Tat, dazu halte ich ihn. In Bereitschaft für den Tag, wo mir dieser Trödel hier zu langweilig wird und wo ich die Ehre haben werde, mich ergebenst zu empfehlen. Ob er das ernst meint? Oder will er nur die Damen beeindrucken? Die Sache ist ziemlich einfach zu deichseln. Nein! Nicht! Hören Sie nein. auf! Halt! Wie lassen Sie? Nein! Man muss hier an der Schläfe ansetzen. Oberhalb der Schlagader. Bitte nicht, jetzt hören Sie zu. Sogar ohne Spiegel ist es eine glatte Sache. Herr Albin, nehmen Sie den Revolver von Ihrer Schläfe weg. Es ist nicht anzusehen. Sie sind doch jung. Herr Albin, Sie werden gesund werden und ins Leben zurückkehren und sich der allgemeinen Beliebtheit erfreuen, mein Ehrenwort. Nein, nein, lassen Sie mich. Es ist gut, ich danke Ihnen. Ich habe noch nie einer Dame etwas abgeschlagen, aber Sie werden einsehen, dass es unnütz ist, dem Schicksal in die Speichen zu fallen. Dem Schicksal in die Speichen zu fallen? Ich bin im dritten Jahr hier. Ich habe es satt und spiele nicht mehr mit. Unheilbar. Der Hofrat selbst macht kaum noch einen Hehl daraus. Gönnen Sie mir das bisschen Ungebundenheit, das für mich aus dieser Tatsache resultiert. Es ist wie auf dem Gymnasium, wenn entschieden war, dass man sitzen blieb. Zu diesem glücklichen Zustand bin ich nun endgültig wieder gediehen. Ich brauche nichts mehr zu tun. Ich komme nicht mehr in Betracht. Ich kann über das Ganze lachen. Nein, wie Sie das sagen. Es ist einfach zu entsetzlich. Ihr Leben, Ihr junges, kostbares Leben. Herr Albin! Wie können Sie das? Könnte dort drüben vielleicht endlich Ruhe eintreten? Ich möchte doch sehr darum bitten! Hans Castorp hatte den Worten gelauscht, bis sie völlig erstorben waren. Und obwohl ihm unbestimmt schien, als ob Herr Albin ein Laffe sei... Ein ausgemachter Laffe. Ja. So konnte er sich doch nicht eines gewissen Neides auf ihn erwehren. Wie das wohl wäre. Endgültig den Druck der Ehre los sein. Und auf immer die bodenlosen Vorteile der Schande genießen. Bei der Vorstellung davon erschreckte ihn ein Gefühl von wüster Süßigkeit, das sein Herz vorübergehend zu noch hastigerem Gange erregte. Später fiel er in einen unerquicklichen Halbschlaf, aus dem ihn sein Vetter Joachim zum Vespertee weckte. Satana macht ehrrührige Vorschläge. Hast du diesen Herrn Albin gehört? Natürlich. Der Mensch stört da die ganze Mittagsruhe mit seinem Geschwätz. Hältst du es für möglich, dass er ernst macht? Dergleichen kommt vor hier oben. 2 Monate bevor ich kam, hat sich ein Student nach einer Generaluntersuchung im Wald erhängt. Ja. Gut fühle ich mich nicht bei euch, das kann ich nicht behaupten. Ich halte es für möglich, dass ich nicht bleiben kann. Abreisen? Unsinn. Wie willst du denn urteilen nach dem ersten Tage? Gott. Ist noch immer der erste Tag? Mir ist, als wäre ich schon ewig lange bei euch hier oben. Nun fang nur nicht wieder an, über die Zeit zu spintisieren. Ganz konfus hast du mich heute Morgen gemacht. Sei beruhigt, ich habe alles vergessen. Wie gefallen dir eigentlich die Leute hier? Ich meine die an unserem Tisch. Gott, sehr interessant scheinen sie mir nicht. Die ungebildete Frau Stör mit ihrer Tournee und ihrem Formulus und dann diese Mazurka, oder wie sie heißt, mit ihrem Gekicher. Mazurka ist ausgezeichnet. Marussia heißt sie, wenn du erlaubst. Das ist so viel wie Marie. Ja, sie ist wirklich zu ausgelassen. Dabei ist sie gar nicht wenig krank. Das sollte man nicht denken. Sie ist so gut im Stand, gerade für brustkrank sollte man sie nicht halten. Aber als er versuchte, mit dem Vetter einen flotten Blick zu tauschen, fand er, dass Joachims sonnverbranntes Gesicht eine fleckige Färbung zeigte und dass sein Mund sich auf ganz eigentümlich klägliche Weise verzerrt hatte. Zu einem Ausdruck, der dem jungen Hans Castorp einen unbestimmten Schrecken einflößte. Das habe ich ja noch nie an ihm bemerkt. Und ihn veranlasste, sofort den Gegenstand zu wechseln. Hoffentlich treffen wir Settembrini nicht beim Tee. Ich kann mich heute an keinem gebildeten Gespräch mehr beteiligen. Abermals saß Hans Castorp an seinem Platze im Saal. Etwas später saß er wieder dort. Und da galt es das Abendessen. In die kurze, nichtige Zwischenzeit fiel ein Spaziergang ins Dorf. Von einem Dorf kann allerdings kaum die Rede sein. Denn der Kurort mit seinen Hotels, Pensionen und Läden hatte es fast gänzlich aufgezehrt. Danach eine neuerliche Liegekur auf dem Balkon, während der Hans Castorp heftig fröstelte. Schließlich die große Abendmahlzeit, für die er sich gewissenhaft umkleidete. Es zeigte sich nämlich, dass nach dem Diner in der Halle und den anliegenden Salons eine Art von Geselligkeit stattfand. Die Mehrzahl der Patienten stand in kleinen Gruppen plaudernd umher, an 2 grün ausgeschlagenen Klapptischen wurde gespielt. Ferner gab es ein paar unterhaltende Apparate, unter anderem einen stereoskopischen Guckkasten, ein kaleidoskopisches Fernrohr und eine kinematografische Trommel. Hans Castorp hatte sich zum Abendessen eine Flasche Bier geben lassen. In seinem Kopfe rauschte es, seine Augenlider waren wie Blei, sein Herz ging wie eine kleine Pauke. Ich gehöre ins Bett, das ist ganz klar. Dennoch verweilte er ein wenig am Bridge-Tische, wo der unheilbare Herr Albin mit weltmännisch wegwerfenden Bewegungen die Karten handhabte. Die Inhaber des guten Russentisches bildeten in einem der kleineren Salons eine intime Clique, deren Mittelpunkt Madame Chauchat war. In einem blauen Kleid mit weißem Spitzenkragen. An wen erinnert sie mich bloß? Ist es erlaubt, sich nach Ihrem Befinden zu erkundigen, Ingenieur? Ich danke sehr, Herr Settembrini. Wie haben Sie Ihren Tag verbracht, den ersten Ihres Aufenthaltes an diesem Lustorte? Ganz vorschriftsmäßig, vorwiegend auf horizontale Art, wie Sie es mit Vorliebe nennen sollen. Nun, und Sie fanden sie kurzweilig, diese Lebensweise? Kurzweilig und langweilig, wie Sie wollen, das ist zuweilen schwer zu unterscheiden. Man bekommt hier oben so viel Neues und Merkwürdiges zu hören und zu sehen. Mir ist, als wäre ich nicht nur einen Tag, sondern schon viel länger hier oben und als sei ich schon älter und klüger geworden. Klüger auch. Wollen Sie mir die Frage erlauben, wie alt sind Sie eigentlich? Wie alt? Ich? Hans Castorp wusste es nicht. Er wusste im Augenblick nicht, wie alt er sei. Trotz heftiger, ja verzweifelter Anstrengungen, sich zu besinnen. Haben Sie schon meine neuesten Abzüge gesehen? Welche Blende hatten Sie denn bei diesem Bild? Wie bitte? Was sagten Sie doch? Ich fragte Sie, wie alt Sie sind. Wie alt? Ich bin natürlich, demnächst werde ich 24, verzeihen Sie, ich bin müde. Müdigkeit ist noch gar nicht der Ausdruck für meinen Zustand. Ich muss Fieber haben, anders kann ich es mir gar nicht erklären. Fieber? Tatsächlich? Wollen Sie glauben, dass ich bis zu den Knien hinauf kalte Füße habe? Wenn man so sagen darf, denn die Knie sind ja natürlich nicht mehr die Füße. Entschuldigen Sie, ich bin im höchsten Grade konfus. Und das ist ja auch am Ende kein Wunder, wenn man schon am frühen Morgen mit dem Pneumothorax angepfiffen wird und nachher die Reden dieses Herrn Albin mit anhört und obendrein in horizontaler Lage. Denken Sie mir, ist immer, als dürfte ich meinen fünf Sinnen nicht mehr recht trauen. Und ich muss sagen, das geniert mich noch mehr als die Hitze im Gesicht und die kalten Füße. Hitze im Gesicht? So, so. Sagen Sie mir offen, halten Sie es für möglich, dass Frau Stöhr 28 verschiedene Fischsoßen zu machen versteht? Ich meine nicht, ob sie sie wirklich machen kann, das halte ich für ausgeschlossen, sondern ob sie es wirklich vorhin beim Tisch behauptet hat oder ob es mir nur so vorkam. Nur das möchte ich wissen. So, so, so. Sie. 24, sagten Sie? Nein, 28. Und speziell Fischsoßen. Das ist das Ungeheuerliche. Ingenieur, nehmen Sie sich zusammen und lassen Sie mich mit diesem liederlichen Unsinn in Ruhe. Ich weiß nichts davon und will nichts davon wissen. Im 24. sind Sie, sagten Sie? Gestatten Sie mir einen unmaßgeblichen Vorschlag. Da der Aufenthalt hier Ihnen nicht zuträglich zu sein scheint, da Sie sich körperlich und, wenn mich nicht alles täuscht, auch seelisch nicht wohl bei uns befinden, wie wäre es denn da, wenn Sie darauf verzichteten, hier älter zu werden? Kurz, wenn Sie noch heute Nacht wieder aufpackten und sich morgen auf und davon machten. Sie meinen, ich sollte abreisen? Wo ich gerade erst angekommen bin? Aber nein! Wie will ich denn dann urteilen nach dem ersten Tage? Zufällig blickte er bei diesen Worten ins Nebenzimmer und sah dort Frau Chauchat, ihre schmalen Augen und breiten Backenknochen. Woran und an wen in aller Welt erinnert sie mich nur? Natürlich fällt es mir nicht ganz leicht, mich bei Ihnen hier oben zu akklimatisieren, aber deshalb gleich die Flinte ins Korn zu werfen, geradezu feig würde ich mir vorkommen und außerdem ging es gegen alle Vernunft. Ich salutiere der Vernunft, ich salutiere übrigens auch dem Mute. Was Sie sagen, lässt sich wohl hören. Es dürfte schwer sein, etwas Triftiges dagegen einzuwenden. Auch habe ich wirklich schöne Fälle von Akklimatisation beobachtet, wo Leute auch nach ihrer vollständigen Gesundung um keinen Preis wieder von hier fort wollten. Da war zum Beispiel im vorigen Jahr Fräulein Ottilie Kneifer. Aber mir scheint, Sie hören mich nicht, Ingenieur. Es kostet Sie Mühe, sich auf den Beinen zu halten, wenn mich nicht alles täuscht. Leutnant, hier haben Sie Ihren Vetter. Bringen Sie ihn zu Bett. Er vereinigt Vernunft und Mut, aber heute Abend ist er ein wenig hinfällig. Hinfällig? Nein, wirklich. Ich habe alles verstanden. Sie sprachen über die Akklimatisation. Aber dann fuhr er doch mit Joachim hinauf und ging mit auf dessen Zimmer, wo er zusah, wie Joachim sich zur Liegekur fertig machte und sich das Thermometer im Munde mit erstaunlicher Gewandtheit in zwei große Kamelhaardecken zu wickeln begann, bis er ein vollkommen ebenmäßiges Paket bildete, aus dem nur Kopf, Schultern und Arme hervorsahen. Das machst du ja ausgezeichnet. Es ist die Übung. Du lernst es auch. Morgen müssen wir unbedingt ein paar Decken für dich besorgen. Ich lege mich aber bei Nacht nicht auf den Balkon. Alles hat seine Grenzen. Und irgendwie muss ich ja schließlich auch markieren, dass ich nur zu Besuch bin. Hier oben. Ich sitze jetzt noch etwas und rauche meine Zigarre, wie es sich gehört. Sie schmeckt zwar miserabel, aber ich weiß, dass sie gut ist. Und das muss für heute genügen. Ein Frostschauer überlief ihn. Einer und dann mehrere rasch hintereinander. Aber sein Gesicht brannte. So saß er hitzig und fröstelnd und ein großes Elendsgefühl überkam ihn. Ich glaube, es ist mir noch nie im Leben so schlecht ergangen. Ich muss zu Bett, du. Gute Nacht. Zum Frühstück holst du mich ja wohl wieder. Er schwankte hinüber in sein Zimmer, wo er sich legte und das Licht löschte. Indem er seinen heißen, verstörten Kopf auf das Sterbekissen der Amerikanerin zurückfallen ließ. Aufs Bestimmteste hatte er erwartet, dass er sogleich in Schlaf sinken werde. Doch stellte sich das als Irrtum heraus. Es erneute sich ihm plötzlich eine Beobachtung des Tages, die er mit Schrecken und Zartgefühl sogleich zu vergessen gesucht hatte. Dieser Ausdruck von Joachims Gesicht, als ich von Marussia und ihren körperlichen Eigenschaften sprach. Hans Castorp verstand und durchschaute, was es bedeutete. Verstand und durchschaute es auf eine neue, eingehende und intime Art. Übrigens wartete er noch auf etwas, ohne sich recht zu fragen, worauf. Als er aber hörte, wie die Nachbarn zur Linken die abendliche Liegekur beendeten, gab er vor sich selbst der Überzeugung Ausdruck, dass das barbarische Ehepaar Frieden halten werde. Heute? Also wirklich? Aber sie taten es nicht. Und Hans Castorp hatte es auch gar nicht aufrichtig gedacht. Ja, die Wahrheit zu sagen, hätte er es nicht einmal verstanden, wenn sie Frieden gegeben hätten. Später kam der Schlummer und mit ihm kamen die krausen Traumbilder. Er saß im Saal mit den 7 Tischen, als unter dem größten Geschmetter die Glastür ins Schloss fiel und Madame Chauchat hereinkam. Das blaue Kleid mit dem weißen Spitzenkragen. Statt aber zum guten Russentisch zu gehen, bewegte die unerzogene Frau sich geräuschlos auf Hans Castorp zu und reichte ihm schweigend die Hand zum Kusse. Zum Kusse. Doch nicht den Handrücken reichte sie ihm, sondern das Innere. Und Hans Castorp küsste sie in die Hand, in ihre unveredelte, ein wenig breite und kurzfingerige Hand. In die Hand. Dadurch drang ihn wieder von Kopf bis Fuß jenes Gefühl von wüster Süßigkeit, das in ihm aufgestiegen war, als er zur Probe sich des Druckes der Ehre ledig gefühlt und die bodenlosen Vorteile der Schande genossen hatte. Notwendiger Einkauf. Es war ein schrecklicher Wettersturz. Der zweite Tag, den Hans Castorp vollständig hier oben verlebt hatte, war prächtig, sommerlich gewesen. Am dritten Tage jedoch war es, als ob die Natur zu Fall gebracht und jede Ordnung auf den Kopf gestellt würde. Die Sonne verbarg sich, hässlich torfbraunes Gewölk zog auf, ein eisiger Wind fegte durchs Tal. Ist jetzt euer Sommer zu Ende? Tja, Schnee. Was meinst du mit Schnee? Du willst doch nicht im Ernst sagen, dass es jetzt schneien wird. Sicher. Den Wind, den kennen wir. Wenn der kommt, dann gibt es Schlittenbahn. Unsinn. Wir schreiben Anfang August. Aber Joachim hatte wahr gesprochen. Es schneite den ganzen Nachmittag fort, dann regnete es. In Überschuhen und Winterpaletot ging Hans Castorp mit seinem Vetter in den Ort hinab, um sich Decken für die Liegekur zu besorgen. Auf dem Heimwege holten sie Settembrini ein, der ganz gelb aussah und sich ersichtlich in elegischer Stimmung befand. Es ist nicht zu sagen, was ich an diesem verdammten und barbarischen Orte leiden muss, wo der Körper im hohen Sommer vor Kälte zittert und ständig erniedrigende Eindrücke die Seele foltern. Schon die Gesellschaft, in der ich zu speisen gezwungen bin. Zu meiner Rechten sitzt ein Bierbrauer aus Halle mit einem Schnurrbart, der einem Heubündel ähnelt. Lassen Sie mich mit der Literatur in Ruhe, sagt er. Was bietet sie schon? Schöne Charaktere. Was fange ich mit schönen Charakteren an? Ich bin ein praktischer Mann und schöne Charaktere kommen im Leben fast gar nicht vor. Schöne Charaktere. Oh, Mutter Gottes. Gott, ja. Die Gesellschaft ist wohl ein bisschen gemischt in so einer Anstalt. An unserem Tisch sitzt auch so eine mörderisch ungebildete Dame, Frau Stör. Ja, manchmal weiß man nicht, wo man hinsehen soll, wenn sie so plappert. Das ist so sonderbar. Krank und dumm. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, aber mich mutet es ganz eigentümlich an, wenn einer dumm ist und dann auch noch krank. Krankheit ist doch gewissermaßen etwas Ehrwürdiges, wenn ich so sagen darf. Man denkt, sie muss den Menschen fein und klug und besonders machen, oder nicht? Sapristi, Ingenieur. Sie legen da philosophische Gaben an den Tag, deren ich mich gar nicht von Ihnen versehen hätte. Ihrer Theorie zufolge müssten Sie weniger gesund sein, als Sie sich den Anschein geben, da Sie offenbar Geist besitzen. Erlauben Sie mir aber zu bemerken, dass ich Ihren Deduktionen nicht folgen kann, dass ich sie ablehne, ja Ihnen in wirklicher Feindseligkeit gegenüberstehe. Aber Herr Settembrini... Gestatten Sie mir, ich weiß, was Sie sagen wollen, dass Sie es so ernst nicht gemeint haben, sondern dass Sie gleichsam nur eine der möglichen und in der Luft schwebenden Anschauungen aufgriffen, um sich... unverantwortlicherweise einmal darin zu versuchen. Offenbar gehen Sie nach dem Motto vor, placet experiri. Placet experiri? Soll heißen, es ist angenehm, Experimente anzustellen. Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass Ihr Experiment sich gerade in dieser Richtung bewegt. Ich bezweifle, dass hier Zufall waltet. Vielmehr befürchte ich das Vorhandensein einer Neigung, die sich charaktermäßig zu befestigen droht, wenn man ihr nicht entgegentritt. Darum fühle ich mich verpflichtet, Sie zu korrigieren. Aber bitte sehr, Herr Settembrini. Auch mir ist ein geistreicher Kranker lieber als ein schwindsüchtiger Dummkopf. Allein mein Protest beginnt, wenn Sie Krankheit mit Dummheit im Verein gewissermaßen als einen Stilfehler betrachten, als eine Geschmacksverirrung der Natur. Ich habe Sie doch richtig verstanden. Ja, das sagte ich. Nun denn? Nein. Krankheit ist durchaus nicht vornehm, durchaus nicht ehrwürdig. Diese Auffassung rührt aus abergläubisch zerknirschten Zeiten her, in denen die Idee des Menschlichen zum Zerrbild entartet und entwürdigt war. Angstvollen Zeiten, denen Harmonie und Wohlsein als verdächtig und teuflisch galten, während Presthaftigkeit einem Freibrief zum Himmelreich gleichkam. Vernunft und Aufklärung jedoch haben diese Schatten vertrieben, welche auf der Seele der Menschheit lagerten. Wenn auch noch nicht völlig, sie liegen noch heute im Kampf mit ihnen. Dieser Kampf aber heißt Arbeit, mein Herr. Arbeit für die Interessen der Menschheit, um sie auf den Wegen des Fortschrittes und der Zivilisation einem immer helleren, milderen und reineren Lichte entgegenzuleiten. Das war ja eine Arie. Womit habe ich das denn provoziert? Sehr schön, Herr Settembrini. Es ist geradezu hörenswert, wie Sie das sozusagen wissen. Findest du nicht auch? Doch, durchaus. Prägen Sie es sich ein, Ingenieur. Prägen Sie sich ein, dass Krankheit, weit entfernt etwas Vornehmes, Ehrwürdiges zu sein, vielmehr Erniedrigung bedeutet, die geistig zu ehren, aller geistigen Verirrung Anfang ist. Die Herren haben Einkäufe gemacht. Wir haben ein paar Decken für meinen Vetter besorgt. Für die Liegekur. Ich soll ja mitmachen, die paar Wochen, die ich hier bin. Ah, Decken, Liegekur, so. Ei, in der Tat. Placet experiri. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Settembrini verabschiedete sich, denn sie hatten das Sanatorium betreten und schwenkte in die Konversationsräume ab, um vor Tische die Zeitungen zu lesen. Die zweite Liegekur schien er schwänzen zu wollen. Gott bewahre. Das ist wirklich ein Pädagog. Man muss furchtbar aufpassen mit ihm, dass man kein Wort zu viel sagt, sonst gibt es ausführliche Lehren. Was er nur immer mit der Arbeit will. Immer hat er es mit der Arbeit. Und was er für Vokabeln gebraucht. Wenn es in der Literatur nicht auf die schönen Charaktere ankommt, so kommt es offenbar auf die schönen Worte an. Ihm ganz gewiss. Außerdem macht es mich wirklich nervös, wenn er so schimpft. Auf die Kälte und auf Behrens und auf seine Tischgenossen. Er ist ein Oppositionsmann. Darüber war ich mir gleich im Klaren. Er hackt auf alles Bestehende. Und das hat immer etwas Verwahrlostes. Ich kann mir nicht helfen. Das sagst du so. Aber dann hat es doch wieder auch etwas Stolzes. Was gar nicht verwahrlost anmutet, sondern im Gegenteil. Settembrini ist doch ein Mensch, der auf sich hält. Oder auf die Menschen im Allgemeinen. Und das gefällt mir an ihm. Das hat was Anständiges in meinen Augen. Da hast du recht. Er hat sogar was Strenges. Willst du glauben, dass ich das Gefühl hatte, er wäre nicht einverstanden damit, dass ich mir Decken zum Liegen gekauft habe? Nein. Wieso auch? Das kann ich mir doch nicht denken. Exkurs über den Zeitsinn. Nach einigen Tagen auf dem Berghof hatte Hans Castorp den Tageslauf bereits am Schnürchen. Wenn es auch zu viel gesagt wäre, dass ich schon eingelebt sei. Im Grunde hat es eine merkwürdige Bewandtnis mit diesem Sich-Einleben an fremdem Orte, dieser mühseligen Anpassung und Umgewöhnung, welcher man sich beinahe um ihrer selbst willen und in der bestimmten Absicht unterzieht, sie, kaum dass sie vollendet ist, wieder aufzugeben und zum vorigen Zustande zurückzukehren. Man schaltet dergleichen ja gerne als Unterbrechung und Zwischenspiel in den Hauptzusammenhang des Lebens ein. Und zwar zum Zwecke der Erholung, das heißt, der erneuernden, umwälzenden Übung des Organismus, welcher Gefahr lief, im Ungegliederten einerlei der Lebensführung abzustumpfen. Worauf beruht aber diese Abstumpfung? Es ist nicht so sehr körperlich-geistige Ermüdung. Es ist vielmehr etwas Seelisches. Es ist das Erlebnis der Zeit, welches bei ununterbrochenem Gleichmaß abhanden zu kommen droht und mit dem Lebensgefühle selbst so nahe verwandt und verbunden ist, dass das eine nicht geschwächt werden kann, ohne dass auch das andere eine Beeinträchtigung erführe. Komisch ist und bleibt es, wie die Zeit einem lang wird zu Anfang, an einem fremden Ort. Das heißt, selbstverständlich kann keine Rede davon sein, dass ich mich langweile. Im Gegenteil, ich amüsiere mich königlich. Gewöhnung ist ein Einschlafen oder doch ein Mattwerden des Zeitsinnes. Und wir wissen wohl, dass Um- und Neugewöhnungen das einzige Mittel sind, eine Verjüngung, Verstärkung, Verlangsamung unseres Zeiterlebnisses und damit die Erneuerung unseres Lebensgefühls überhaupt zu erzielen. Weißt du, retrospektiv kommt es mir vor, als ob ich schon wer weiß, wie lange hier oben wäre. Und bis dahin zurück, wo ich ankam, da scheint mir eine ganze Ewigkeit. Mit dem Verstand hat das ja absolut nichts zu tun. Es ist reine Gefühlssache. Und Joachim, das Thermometer im Munde, sagte ganz einfach und ohne Erklärung: Ja, für mich ist es auch gut, dass du hier bist. Ich kann mich gewissermaßen an dir festhalten. Er versucht sich in französischer Konversation. Nein, eingelebt war Hans Castorp noch keineswegs. Weder in Bezug auf die Anpassung seines Organismus an die atmosphärischen Verhältnisse bei denen hier oben, noch was die Kenntnis des hiesigen Lebens in all seiner Eigentümlichkeit betraf. Man gewöhnt sich daran, sich nicht zu gewöhnen. Jene bauchigen Gefäße mit kurzen Hälsen zum Beispiel, die auf den Gängen vor einzelnen Türen standen, enthielten reinen Sauerstoff, zu 6 Franken der Ballon. Und das belebende Gas wurde den Sterbenden zum Zweck einer letzten Anfeuerung ihrer Kräfte zugeführt. Sie schlürften es durch einen Schlauch. Das heißt also, hinter den Türen, vor denen solche Ballons stehen, liegen Sterbende. Na, Sie unbeteiligter Zuschauer, Sie, was machen Sie denn? Finden wir Gnade vor Ihren prüfenden Blicken? Ehrt uns, ehrt uns. Aber schade ist es doch, dass Sie den Winter nicht mitmachen wollen bei uns. Sie wollen ja bloß 8 Wochen bleiben, habe ich gehört. Oh nein, Herr Hofrat, keine 8. 3 Wochen. Das ist aber eine Stippvisite, das lohnt ja das Ablegen gar nicht. Na, wie Sie meinen, was so die Haute Volée ist, die internationale, die kommt erst im Winter. Und die müssten Sie sehen, da täten Sie was für Ihre Bildung. Zum Kugeln, wenn die Kerls so Sprünge machen auf ihren Fußbrettern. Und dann die Damen, herrje. Die Damen, bunt wie die Paradiesvögel, sag ich Ihnen, und mächtig galant. Ja, das ist sicher sehr unterhaltsam und interessant. Nun muss ich aber zu meinem Moribundus auf 27, hier finales Stadium, wissen Sie, durch die Mitte ab. 5 Dutzend Flaschen Oxygen hat er gestern und heute noch ausgekneipt, der Schlemmer. Aber bis Mittag wird er wohl ad penates gehen. Na, lieber Reuter, wie wär's, wenn wir noch einer Flasche den Hals brechen? Einen Augenblick, bevor sich die Tür hinter dem Hofrat schloss, sah Hans Castorp im Hintergrunde des Zimmers das wächserne Profil eines jungen Mannes mit dünnem Kinnbart, der langsam seine sehr großen Augäpfel zur Tür rollte. Es war der erste Moribundus, den Hans Castorp in seinem Leben zu sehen bekam. Denn seine Eltern und der Großvater waren ja damals gleichsam hinter seinem Rücken gestorben. Wie würdevoll der Kopf des jungen Mannes auf dem Kissen lag. Wie bedeutend er blickte. Hans Castorp versuchte unwillkürlich, ebenso große, bedeutende und langsame Augen wie der Moribundus zu machen, während er weiter zur Treppe ging. Und mit diesen Augen blickte er eine Dame an, die hinter ihm aus einer Tür getreten war und ihn überholte. Er erkannte nicht gleich, dass es Madame Chauchat war. Sie lächelte leise über die Augen, die er machte, stützte dann mit der Hand die Flechte an ihrem Hinterkopf und ging vor ihm die Treppe hinunter. Geräuschlos, schmiegsam und mit leicht vorgeschobenem Kopf. Sonst wurde Hans Castorp in diesen ersten Tagen nur mit der schwarzbleichen Dame bekannt, jener Mexikanerin, die er am ersten Morgen im Garten gesehen hatte und die Toulédeux genannt wurde. Die Vettern trafen sie vor dem Hauptportal, wo sie, da sie ein neues Gesicht bemerkte, stehen blieb und die Annäherung der jungen Leute erwartete. Bonjour, Madame. Mon Cousin. Und es geschah wirklich, dass Hans Castorp aus ihrem Munde die trübselige Formel hörte, die ihr zum Spitznamen geworden war. Toulédeux, Monsieur. Toulédeux. Vous savez... Je le sais, Madame. Et je le regrette beaucoup. Merci, merci, Monsieur. Und mit langen, ruhelos wandernden Schritten setzte sie ihren Spaziergang fort. Du siehst, es hat mir nichts gemacht. Ich bin ganz gut mit dir fertig geworden. Ich war ja gut vorbereitet. Wenn die Leute ernst und traurig sind und der Tod im Spiele ist, das bedrückt mich eigentlich nicht. Es ist doch eine Albernheit von den hiesigen Damen, sich dermaßen vor dem Tod zu graulen. Hoffentlich habe ich keinen Fehler im Französischen gemacht bei dem, was ich sagte. Nein, je le regrette beaucoup war ja soweit ganz richtig. Politisch verdächtig. Eine Abwandlung des Normaltages erlebte Hans Castorp am Ende der ersten Woche, die er auf dem Berghof zubrachte. Zuerst ein Sonntag, und zwar ein Sonntag mit blauem Himmel und Sonnenschein und Kurmusik auf der Terrasse. Gleich zum Morgentee gab es Streuselkuchen, und die Damentoiletten trugen das Gepräge festlicher Duftigkeit. Frau Chauchat erschien zum Frühstück in einer fließenden Spitzenmatinée mit offenen Ärmeln, worin sie sich, während die Glastür wie üblich ins Schloss schmetterte, erst einmal dem Saal anmutig präsentierte, bevor sie sich zu ihrem Tisch begab. Sehen Sie doch nur, kleiden Sie diese Spitzen nicht entzückend. Von wem sprechen Sie? Von Frau Chauchat natürlich. Auf der Terrasse hatten die Vettern ein Tischchen für sich, etwas abseits von den übrigen, und Hans Castorp betrachtete das sorglose Badeleben ringsumher. Merkwürdig. Wenn man daran denkt, dass all diese Leute in ihrem Innern von einem Zerfall begriffen sind, der sich schwerlich aufhalten lässt. Später erschien Settembrini auf der Terrasse, auch heute in seinem Flaus und seinen gelblichen Hosen. Bier, Tabak und Musik, da haben wir Ihr Vaterland. Ich sehe, meine Herren, Sie haben Sinn für nationale Stimmung. Sie sind in Ihrem Element. Sie kommen aber spät zum Konzert, Herr Settembrini. Es muss ja bald aus sein. Hören Sie nicht gern Musik? Nicht gern, wenn sie nach Apotheke riecht und mir von oben herab aus sanitären Gründen zugemessen wird. Im Übrigen bin ich durchaus ein Liebhaber der Musik, womit nicht gesagt sein soll, dass ich sie sonderlich achte. In demselben Maße, wie ich das Wort achte und liebe, den Träger des Geistes, die glänzende Pflugschar des Fortschritts. Musik ist das Zweifelhafte, das Unverantwortliche, das Indifferente. Was sagt er da? Musik zweifelhaft? Unverantwortlich? Gefährlich, weil sie dazu verführt, sich bei ihr zu beruhigen. Selbst wenn die Musik die Gebärde der Hochherzigkeit annimmt, sie wird damit immer nur unser Gefühl entflammen. Es kommt jedoch darauf an, die Vernunft zu entflammen. Ja, lassen Sie mich die Sache auf die Spitze stellen. Ich hege eine politische Abneigung gegen die Musik. Also so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ziehen Sie es trotzdem in Erwägung, Ingenieur. Für Sie persönlich ist die Musik sogar unbedingt gefährlich. Ich sah es sofort an Ihren Gesichtszügen, als ich kam. Ach, mein Gesicht dürfen Sie nicht ansehen, Herr Settembrini. Die Luft hier oben setzt mir zu. Es fällt mir schwerer, als ich dachte, mich zu akklimatisieren. Ich fürchte, Sie täuschen sich. Nein, wieso? Weiß der Teufel, wie müde und heiß ich noch immer bin. Ich finde doch, dass man der Direktion für die Konzerte dankbar sein muss. Es füllt ein paar Stunden so anständig aus. Ich meine, es teilt sie ein, während man sich hier sonst die Stunden und Tage und Wochen so schauderhaft um die Ohren schlägt. Bravo, Leutnant. Sie bezeichnen sehr gut ein unzweifelhaft sittliches Moment im Wesen der Musik, nämlich, dass sie dem Zeitablaufe durch eine ganz eigentümlich lebensvolle Messung Wachheit, Geist und Kostbarkeit verleiht. Die Kunst ist sittlich, sofern sie weckt. Aber wie, wenn sie das Gegenteil tut? Wenn sie betäubt, einschläfert. Auch das kann die Musik. Darum bleibe ich dabei. Sie ist zweideutigen Wesens. Ich gehe nicht zu weit, wenn ich sie für politisch verdächtig erkläre. Hippe. So hob der Sonntag sich ab. Doch auch der erste Montag, den der Hospitant hier oben verlebte, brachte eine Abwandlung des Tageslaufes, nämlich einen jener Vorträge, die Dr. Krokowski 14-tägig vor dem gesamten volljährigen, der deutschen Sprache kundigen und nicht moribunden Publikum des Berghofes hielt, unter dem Generaltitel die Liebe als Krankheit bildende Macht. Hans Castorp war sofort entschlossen, sich dabei einzufinden. Vorher aber tat er etwas ganz Verkehrtes und Fehlerhaftes. Er ließ sich einfallen, auf eigene Hand einen ausgedehnten Spaziergang zu machen. So kann's nicht weitergehen. Das Blut schläft einem ja ein bei dieser horizontalen Lebensweise. Ich muss mal wieder ein paar Stunden tüchtig laufen. Wollen doch sehen, ob ich nicht ein anderer Kerl bin, wenn ich nach Hause komme. Schön, aber übertreib es nicht. Es ist hier anders als wie zu Hause. Und sei pünktlich zum Vortrag von Krokowski zurück. Natürlich. In Wirklichkeit waren es noch andere Gründe als nur die körperlichen, die dem jungen Hans Castorp sein Vorhaben eingegeben hatten. Ihm war, als ob an seinem hitzigen Kopf und dem willkürlichen Klopfen seines Herzens viel weniger die Schwierigkeiten der Akklimatisation schuld waren als... Solche Dinge wie das Treiben des russischen Ehepaars nebenan, die Reden der Kranken und dummen Frau Stör bei Tisch, die Äußerungen Herrn Albins oder der trübe, selbstvergessene Gesichtsausdruck Joachims, wenn er Marussia betrachtet. Es war ein kühler, bedeckter Morgen. Wie er es sich vorgenommen, schlug Hans Castorp einen Pfad ein, der ziemlich steil emporführte. Das Steigen freute ihn anfangs, seine Brust weitete sich. Eine Wohltat. Doch bald schon wurde ihm der Atem knapp und er ließ sich mit fliegenden Pulsen unter einer dicken Kiefer niedersinken. Was für ein schöner, einsamer Ort. Der Wildbach in seinem flachen, steinigen Bett. Und der Wiesengrund blau von Glockenblüten. Ein blaublühender Ort. Aber kaum hatte er sich's bequem gemacht, als ein heftiges Nasenbluten ihn plötzlich befiel und ihm wohl eine halbe Stunde zu schaffen machte. Danach lag er still, die Augen geschlossen, in einem Zustande sonderbar herabgesetzter Lebenstätigkeit. Als wäre ich in eine frühe Lebenslage versetzt. Aber so stark, so restlos war er ins Dort und Damals entrückt, dass man hätte sagen können, ein lebloser Körper liege hier, während der eigentliche Hans Castorp weit fortstünde. Dieser eigentliche Hans Castorp war 13 Jahre alt, Untertertianer, ein Junge in kurzen Hosen und stand auf dem Schulhof im Gespräch mit einem anderen Jungen. Aber natürlich, Hippe. Schibislav Hippe war das. Der absonderliche Vorname stimmte nicht schlecht zu dessen Äußerem, das entschieden etwas fremdartig war. Hippe, Sohn eines Historikers und Gymnasialprofessors, notorischer Musterschüler folglich, war offenbar das Produkt einer alten Rassenmischung, einer Versetzung germanischen Blutes mit wendisch-slawischem. Blond. Die Augen von einem unbestimmten und mehrdeutigen Blaugrau. Außerdem hatten sie einen eigentümlichen, schmalen Schnitt, was genügt hatte, ihm einen Spitznamen einzutragen. Der Kirgise. Der Kirgise nannten ihn alle. Nun war die Sache die, dass Hans Castorp schon von langer Hand her sein Augenmerk auf diesen Przybyslaw gerichtet, aus dem ganzen Gewimmel des Schulhofes ihn erlesen hatte, ihm mit den Blicken folgte, soll man sagen, ihn bewunderte. Von Freundschaft kann man nicht gut reden. Hippe war schon eine Klasse weiter. Eigentlich kannte ich ihn gar nicht. Aber Hans Castorp hatte sich an sein stilles und fernes Verhältnis zu Przybyslaw Hippe im Herzen gewöhnt und liebte die Gemütsbewegungen, die es mit sich brachte. Ob er mir heute begegnen wird? Ob er dicht an mir vorübergehen, vielleicht mich anblicken wird? Er liebte die lautlosen, zarten Erfüllungen, mit denen sein Geheimnis ihn beschenkte und sogar die Enttäuschungen, die zur Sache gehörten und deren größte war, wenn Przybyslaw fehlte. Der Schulhof war verödet. Der Tag aller Würze bar. Das dauerte ein Jahr, bis es zu jener abenteuerlichen Situation kam, in die Hans Castorp sich nun wieder versetzt fand. Das Gespräch. Ein wirkliches Gespräch mit Przybyslaw Hippe. Vor der Zeichenstunde bemerkte Hans Castorp, dass er seinen Bleistift nicht bei sich hatte. Jeder seiner Klassengenossen brauchte den seinen. Aber er hatte ja unter den Angehörigen anderer Klassen diesen und jenen Bekannten, den er um einen Stift hätte angehen können. Aber am bekanntesten ist mit Przybyslaw. Mit dem hatte er ja im Stillen schon so viel zu tun gehabt. Und er beschloss, mit einem freudigen Aufschwunge seines Wesens die Gelegenheit zu benutzen und Przybyslaw um einen Bleistift zu bitten. So stand er denn nun wirklich vor Przybyslaw Hippe und sagte zu ihm, »Entschuldige, kannst du mir einen Bleistift leihen?« Przybyslaw sah mich an. Seinen Kirgisenaugen, über den vorstehenden Backenknochen. Dann sprach er zu Hans Castorp mit seiner angenehm heiseren Stimme, ohne Verwunderung oder doch ohne Verwunderung an den Tag zu legen. Gern, sagte er. Du musst ihn mir nach der Stunde aber bestimmt zurückgeben. Du musst ihn mir nach der Stunde aber bestimmt zurückgeben. Sie sahen einander lächelnd an. Und da nichts mehr zu sagen blieb, so kehrten sie sich erst die Schultern und dann die Rücken zu und gingen. Das war alles. Aber vergnügter war er in seinem ganzen Leben nie als in dieser Zeichenstunde, da er mit Przybyslaw Hippes Bleistift zeichnete. Obendrein mit der Aussicht, ihn nachher seinem Besitzer wieder einzuhändigen. Eine Rückgabe in den einfachsten Formen. Da, danke sehr, sagte Hans Castorp. Und Przybyslaw sagte gar nichts, sondern schob das Crayon in die Tasche. Danach haben wir nie wieder miteinander gesprochen. Auch verließ Przybyslaw infolge der Versetzung seines Vaters Schule und Stadt. Aber dies eine Mal war es eben doch geschehen. Przybyslaw! Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn je so deutlich wiedersehen würde. Lange habe ich nicht mehr an ihn gedacht. Wie merkwürdig ähnlich er ihr sieht, dieser hier oben. Interessiere ich mich darum so für sie? Oder vielleicht auch, habe ich mich darum so für ihn interessiert? Unsinn. Ein schöner Unsinn. Jetzt muss ich jedenfalls schleunigst zurück in den Berghof. Aber er blieb doch noch liegen, sinnend und sich erinnernd. Als er dann aufbrach, wollten seine Knie ihn nicht recht tragen. Wiederholt musste er am Wege rasten, da er fühlte, dass kalter Schweiß ihm auf die Stirne trat und das regellose Verhalten seines Herzens ihm den Atem benahm. Eine klägliche Heimkehr. Seine Füße trugen ihn fast nicht mehr. Und er sah klar, dass er den Weg zum Berghof nicht mehr aus eigener Kraft werde überwinden können. So musste er im Tal einen Fuhrmann, der einen Wagen mit leeren Kisten beförderte, bitten, ihn aufsitzen zu lassen. Bleich, den Anzug mit Blut befleckt, langte er schließlich an. Beeilen Sie sich, Monsieur. Der Vortrag von Dr. Kurkowski hat schon begonnen. Analyse. Ein freier Eckplatz winkte glücklicherweise in der Nähe der Tür. Das Publikum, mit ernster Aufmerksamkeit an Dr. Krokowskis Lippen hängend, beachtete Hans Castorp kaum. Die Dame vor ihm freilich wandte den Kopf, als er sich setzte, und musterte ihn mit schmalen Augen. Es war Madame Chauchat. Aber das ist doch des Teufels. Soll ich denn nicht zur Ruhe kommen? Mit Przybyslaws Augen hatte sie ihn angesehen. Ziemlich rücksichtslos und zudringlich übrigens. Wie es eben zu den Manieren einer Frau passt, die mit den Türen wirft. Wie schlecht sie sich hielt. Zusammengesunken und schlaff saß sie da, ließ die Schultern nach vorne hängen und hielt auch noch den Kopf vorgeschoben, sodass der Wirbelknochen im Nackenausschnitt ihrer weißen Bluse hervortrat. Genau wie Przybyslaw. Aber der war schließlich ein Musterschüler, der in Ehren gelebt hat. Während es klar und deutlich war, dass Frau Chauchats nachlässige Haltung, ihr Türenwerfen, die Rücksichtslosigkeit ihres Blickes mit ihrem Kranksein zusammenhingen, Hans Castorps Gedanken verwirrten sich, hörten auf, Gedanken zu sein und wurden zur Träumerei, in welche Dr. Krokowskis schleppender Bariton wie aus weiter Ferne hereintönte. Was aber, frage ich Sie, meine Damen und Herren, ist denn nun die Gestalt und Maske, worin die nicht zugelassene Liebe wieder erscheint? Dr. Krokowski blickte die Reihen entlang, als erwarte er ernstlich eine Antwort von seinen Zuhörern. Ich werde es Ihnen sagen. Die unterdrückte Liebe erscheint in Gestalt der Krankheit. Dr. Krokowski fuhr fort, seine These zu entwickeln. Hans Castorp seinerseits senkte den Kopf, um zu bedenken, was er gehört hatte und sich zu erforschen, ob er es verstünde. Aber ungeübt wie er war in solchen Gedankengängen und leicht abzulenken, wurde er dann auch sogleich abgelenkt durch den Rücken vor ihm und dem zugehörigen Arm, der sich hob und rückwärts bog, um mit der Hand das geflochtene Haar zu stützen. Beklemmt. ihre Hand so nahe vor Augen zu haben. Diese zu gedrungene Schulmädchenhand mit den recht und schlecht beschnittenen Nägeln, die nichts Aristokratisches hatte. Der Arm war schöner, dieser weich hinter den Kopf gebogene Arm, der nur von einem Ärmel aus durchsichtigster Gaze bekleidet war, zugleich zart und voll. Wenn man denkt, dass in der ganzen Welt Frauen so etwas tun, sich verlockend kleiden, um unser sehnsüchtiges Verlangen zu erregen. Mein Gott, ist das Leben schön. Alle, ohne Ausnahme, sind wir mühselige und beladene, tragen verborgenes Leid, quälen uns mit Scham und Gram, aber es gibt sie. Es gibt die erlösende Wirkung der Analyse. Meine Damen und Herren, werden Sie Ihrer Segnungen teilhaftig. Haben Sie Vertrauen und genesen Sie. Alle standen auf, begannen sich langsam gegen denselben Ausgang zu bewegen, durch den der Doktor den Saal verlassen hatte. Es sah aus, als drängten sie ihm konzentrisch nach, wie das Gewimmel hinter dem Rattenfänger. Hans Castorp blieb im Strom stehen, seine Stuhllehne in der Hand. Ich bin nur zu Besuch hier. Ich bin gesund und komme Gottlob überhaupt nicht in Betracht. Und den nächsten Vortrag erlebe ich gar nicht mehr hier. Er sah Frau Chauchat hinausgehen, schleichend, mit vorgeschobenem Kopfe. Ob auch sie sich zergliedern lässt? Und sein Herz begann zu pochen. Du kamst aber im letzten Augenblick. Ach du, bist du weit gewesen? Wie war es denn? Oh, nett. Ja, ich war ziemlich weit. Aber es hat mir weniger gut getan, als ich erwartet habe. Es war wohl verfrüht oder überhaupt verfehlt. Ich werde es vorläufig nicht wieder tun. Ob ihm der Vortrag gefallen, fragte Joachim nicht. Und Hans Castorp äußerte sich nicht dazu. Wie nach schweigender Übereinkunft erwähnten sie des Vortrages auch später mit keinem Worte. Der Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. Zweiter Teil. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000. Hier noch eine Hörspielempfehlung. USA in den 1930er Jahren. Sengende Hitze und Sandstürme haben die Böden Oklahomas ausgetrocknet. Nach der Naturkatastrophe kommen Banken und Großkapital und verjagen die Farmer von ihrem Land. Heimat und mittellos ziehen sie über die Route 66 nach Kalifornien. Unter ihnen Tom Joad und dessen Familie. 1940 erhielt John Steinbeck für seinen Roman »Früchte des Zorns« den Pulitzerpreis. Die Geschichte ist ein wütender Appell an die Menschlichkeit. Und heute aktueller denn je, indem sie die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftskrise, Arbeitsmigration und Klimawandel aufdeckt. Jetzt als Hörspielserie, exklusiv in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.